Abschnitt 7 von Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Collodi, übersetzt von Anton Grumann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 24. Stück. Fleißigenstadt. Weit draußen in der wilden See schwamm der mutige Hampelmann, als die Nacht hereinbrach. Haushoch peitschte der Sturm die donnernden Wogen, ein furchtbares Gewitter tobte am Himmel. In einem Augenblicke glänzten die schäumenden Wellenberge taghell erleuchtet, im nächsten schon hüllten sich Wasser und Luft in undurchdringliche Dunkelheit. Die Hoffnung, den Vater zu retten, gab Bengele ungewöhnliche Kraft. Die ganze Nacht kämpfte er mit den rasenden Wellen. In der Morgendämmerung zeigte sich ein Streifen Land, es war eine Insel. Das Hampelchen strengte alle Kräfte an, um ans Ufer zu kommen. Immer wieder schlugen ihn die Wellen zurück und spielten mit dem Holzmännlein wie mit einem Strohhalm. Endlich wälzte sich eine Sturzwelle vom Meere her und warf den kleinen Schwimmer wuchtig in den Sand des Ufers. Alle Rippen krachten dem Hampelmann, aber er war froh, wieder auf festem Boden zu sein und meinte, ich bin noch einmal gut davongekommen. Unterdessen war der Himmel wieder heiter geworden, die Sonne ging auf in ihrem vollen Glanze und das Meer wurde ruhig und glatt wie ein Spiegel. Unser Hampelmann legte seine Kleider zum Trocknen in die Sonne und schaute sich nach allen Seiten um, ob er nicht den Kahn mit seinem Vater erspähen könnte. Es war nichts zu sehen als Himmel und Meer, Meer und Himmel. Weit draußen fuhr ein Segelschiff vorbei, es schien so klein wie ein Fischerkahn. Bengele ging am Strand entlang und dachte, wenn ich nur wüsste, wie dieses Land heißt und ob hier ordentliche Menschen wohnen, nicht etwa Räuber, die mich wieder an einen Baum hängen, könnte ich nur jemand fragen. Er wurde traurig, weil er glaubte, ganz allein wie Robinson auf unbewohntem Lande zu sein und fing an zu weinen. Da sah er nahe am Ufer einen großen Fisch vorbeischwimmen. Er zog ruhig seines Weges und streckte den Kopf halb aus dem Wasser. Bengele wusste nicht, wie er heiße und rief, »He, Herr Fisch, gestatte eine Frage.« »Auch zwei, wenn's beliebt«, erwiderte der Fisch. Es war ein Delfin mit feinem Anstand. Solcher gibt es nur wenige im Meere. »Bitte, wolltest du mir sagen, ob man auf dieser Insel etwas zu essen haben kann, ohne dass man Angst haben muss, selbst gefressen zu werden?« »Sei ohne Furcht, es wohnen gute Leute hier«, sagte der Delfin. »Der Weg zum Städtchen ist allerdings ein bisschen weit.« »Welchen Weg muss ich einschlagen?« »Nimm den Fußweg links und gehe stets geradeaus. Du kannst gar nicht irren.« »Bitte, noch eine Frage. Du wanderst ständig durch die Straßen des Meeres. Hast du vielleicht einen Kahn gesehen und meinen Vater darin?« »Wer ist dein Vater?« »Er ist der beste von allen Vätern, und ich bin der ungezogenste Sohn.« »Bei dem Sturm in dieser Nacht«, sagte der Delfin, »wird der Kahn untergegangen sein.« »Und mein Vater?« »Vielleicht hat ihn der große Hai verschlungen, der seit einiger Zeit Tod und Verderben in unsere Fluten bringt.« »Wie groß ist dieser Hai?« fragte Bengele und zitterte schon. »Unheimlich groß«, antwortete der Delfin. »Du kannst dir eine Vorstellung von ihm machen, wenn ich dir sage, dass er größer ist als ein fünfstöckiges Haus. Sein Maul ist so weit, dass ein Eisenbahnzug mitsamt der dampfenden Maschine bequem hineinfahren könnte.« »Du lieber Himmel«, entsetzte sich der Hampelmann, doch stellte er sich gleich wieder ruhig und sprach, »Adieu, Herr Fisch. Bitte sehr um Entschuldigung, wenn ich gestört habe. Vielen Dank für deine Freundlichkeit.« Gleich darauf schlug Bengele den Fußweg ein. Bei jedem Geräusch drehte er sich um und hatte Angst, dass der fünfstöckige Hai mit dem Eisenbahnzuge im Maule nach ihm schnappe. Nach einer Stunde Weges kam der Kleine zu wohlbestellten Feldern. Der Kirchturm und die Dächer eines Städtchens, das von Wiesen umrahmt, hinter Obstbäumen versteckt lag, schaute von Ferne herüber. Bengele traf einen Mann, der auf dem Felde neben der Straße arbeitete. »Bitte schön«, fragte er, »wie heißt das Städtchen dort?« »Das ist Fleißigenstadt«, sagte der Bauersmann. »Geh nur hinein, hier kannst du Arbeit finden.« Bengele rümpfte die Nase und ging weiter. Bald begegnete er mehr Leuten. Emsig wie Ameisen liefen alle ihren Geschäften nach. Alle hatten etwas zu tun, Faulenzer gab es da keine. Der leichtsinnige Hampelmann blieb stehen und sah sich das Getriebe an. Es gefiel ihm nicht, und er dachte, »Das ist keine Gegend für mich. So viel ist mir von vornherein schon klar. Zum Arbeiten bin ich nicht geboren.« Aber der Hunger quälte ihn sehr. Seit 24 Stunden hatte er nichts mehr gegessen. Nicht einmal eine Linse hatte er sich im Taubenschlage eingesteckt. Was tun? Er musste entweder Arbeit suchen oder betteln. Zum Betteln schämte er sich, denn sein Vater hatte ihm stets gesagt, wer arbeiten kann, soll sich sein Brot verdienen. Wer aus Faulheit Hunger leidet, verdient kein Mitleid. Indes kam keuchend und schwitzend ein Mann die Straße daher, der zwei Gemüsekarren zog. Bengele schaute ihn an und glaubte, dass es ein guter Mensch sei. Er ging auf ihn zu, senkte verschämt den Blick und sagte zaghaft, »Gebt mir doch bitte 3 Pfennig, dass ich mir einen wegkaufen kann. Ich muss sonst verhungern.« »Bloß 3 Pfennig«, entgegnete der Mann, 20 will ich dir geben, wenn du mir die 2 Karren nach Hause schieben hilfst.« Halb beleidigt, sagte der Hampelmann, »ich bin sehr erstaunt über euer Angebot, aber ich habe noch nie im Leben den Zugochsen gemacht und Karren gezogen.« »Glückliches Herrchen«, sprach der Gemüsemann, »wenn du trotzdem nicht hungers sterben willst, so schneidet dir zum Frühstück 2 gute Schnitten von deinem Hochmut herunter, aber pass auf, dass du kein Magendrücken bekommst.« Bald darauf kam ein Maurer des Weges, der auf der Achsel ein Kübel Mörtel trug. »Seid so gut, lieber Mann, und gib deinem armen, hungernden Knaben doch 3 Pfennig zu einem Stückchen Brot.« »Mit Vergnügen«, sagte der Maurer, »komm nur mit mir und trage mir einige Zeit Mörtel, dann gebe ich dir 50 Pfennig.« »Ja, aber der Mörtel ist schwer«, entgegnete der Hampelmann, »und ich will mich nicht schmutzig machen.« »Dann, mein Lieber, gähne dich ruhig zu Tode. Adieu.« Mindestens 20 andere Leute gingen im Verlauf einer halben Stunde an Bengele vorbei. Alle sprach er um eine Gabe an, aber alle sagten, »schäme dich doch, so faul auf der Straße herumzulungern. Arbeite und verdiene dein Brot.« Am Stadttor kam eine junge Frau, die in jeder Hand einen Krug Wasser trug. »Bitte, gute Frau«, redete Bengele sie an, »erlaubt mir doch einen Schluck Wasser zu trinken. Er hat einen brennenden Durst.« Die Frau sagte, »trinke nur, mein Kind«, und stellte die Gefäße auf den Boden. Bengele trank aus dem Krug in vollen Zügen. Als er seinen Durst gefüllt hatte, wischte er sich den Mund ab und sagte, »der Durst wäre nun weg, aber der Hunger.« Die gute Frau hörte es und sagte, »wenn du mir einen von den 2 Krügen nach Hause trägst, gebe ich dir ein großes Stück Brot.« Bengele schaute sich daraufhin die Krüge von allen Seiten an und sagte nichts. »Ich gebe dir auch einen Teller Suppe dazu«, versprach die gute Frau. Bengele betrachtete immer noch unentschlossen das Gefäß. »Nach der Suppe bekommst du ein großes Stück Apfelkuchen.« Das war Bengeles Leibspeise. Rasch sagte er, »bitte, ich trage den Krug.« Und wie war das Wasser so schwer? Mit beiden Händen fasste Bengele den Henkel, dann hob er den Krug auf den Kopf und schritt mutig voran. Zu Hause setzte die Frau den Hampelmann hinter ein schön gedecktes Tischchen und gab ihm das Brot, die Suppe und den Apfelkuchen. Bengele verschlang alles mit großer Gier. Als der Hunger gestillt war, schaute er zu der guten Frau auf, die vor dem Tischchen stand, und wollte ihr danken. Er sah ihr ins Gesicht und machte große Augen, sperrte den Mund weit auf, und alles, was er sagen konnte, war ein langes, gurgelndes »Oh!« »Warum tust du so verwundert?« fragte lächelnd die Frau. Bengele stotterte. »Weil ihr gerade ausseht. Ja, ja, so spricht sie. Ja, ja, solches Haar, goldenes Haar, wie ihr. O, liebe Fee, sage, bist du's wirklich? Sag es mir, dann will ich nicht mehr weinen. Weißt du, ich hab so viel um dich geweint, so arg viel.« Laut schluchzend warf sich das Hampelchen der guten Fee zu Füßen, umfaßte ihre Knie und bat, dass sie ihm verzeihe, dass sie ihm doch wieder gut sein möge und ihm helfe. 25. Stück. Bengele will sich bessern. Die gute Frau tat zuerst so, als wisse sie nichts von einer kleinen Fee mit goldenem Haare, dann aber gab sie sich zu erkennen, lachte und fragte Bengele, »Du, Sappalotskerlchen, wie hast du mich erkennen können? Ich hab dich doch so gern, und darum vergesse ich dich nie.« »Aber ich war doch ein kleines Mädchen, als du davon liefst. Jetzt bin ich eine große Frau und könnte deine Mutter sein. Das gefällt mir am meisten. Früher wolltest du mein Schwesterlein sein. Jetzt sag ich zu dir, liebe Mutter.« »So lange schon wünschte ich mir ein Mütterlein. Alle Kinder haben eine gute Mutter, und ich allein hatte keine. Aber sag mir, wie bist du so rasch groß geworden?« »Das ist mein Geheimnis.« »Mach mich doch auch groß«, bat Bengele, »sieh nur, ich wachse gar nicht und bleibe stets 3 Käse hoch.« du kannst nicht größer werden. Weshalb nicht? Hampelmännchen wachsen nie. Sie kommen als Hampelmänner auf die Welt, leben und sterben als Hampelmänner. Aber jetzt bin ich lange genug ein Hampelmann gewesen, klagte Bengel und fuchtelte mit seinen Händen. Ich möchte endlich ein Mensch werden. Das kann geschehen, aber du musst es verdienen. Wie kann ich es anfangen? Du musst dich darin üben, ein braver Knabe zu werden. Bin ich das vielleicht nicht? Noch lange nicht, mein Lieber, sprach die Fee. Höre nur einige Beispiele. Gute Kinder sind stets folgsam und ich folge nie. Gute Kinder haben Freude an der Arbeit und ich will immer faulenzen und spielen. Gute Kinder sagen stets die Wahrheit und ich lüge sehr oft. Gute Kinder gehen gerne in die Schule und ich lief ins Kasperletheater, aber von heute an wird alles anders. Ist es dir ernst? Heiliger Ernst, ich will ein guter Knabe werden und meinem Vater Freude machen. Ja, halt, wo ist denn mein armer Vater? Ich weiß es nicht. Werde ich ihn je wiedersehen? Ich glaube ja, wenn du brav bist, ganz sicher. Dankbar ergriff Bengele die Hand der guten Fee und bedeckte sie mit Küssen. Lange schaute er dann seinem lieben Mütterlein in die milden Augen und fragte, »Sag mir nur noch das eine, bist du wirklich tot gewesen?« »Es scheint nicht«, antwortete lächelnd die Fee. Mit Tränen in den Augen fuhr Bengele weiter und sprach, »Wenn du es wüsstest, wie weh es mir tat, wie mein Herz klopfte und wie ich weinte. Ach, jener Marmorstein und das Lied des Käfers, hier ruht im süßen Schlummer.« Die gute Fee zog das Hampelchen an sich und tröstete es. »Ich weiß alles, mein liebes Kind. Ich habe deinen Schmerz gesehen und dein gutes Herz erkannt. Du warst undankbar und unartig gegen mich. Am Marmorsteine hast du deine Fehler bereut. Du liebst mich, und darum habe ich dir alles verziehen. Ich bin dir nachgegangen, ich habe dich hier gesucht, und jetzt will ich dir eine gute Mutter sein.« »Du bist zu gut gegen mich«, sagte Bengele. »Ich verdiene es nicht, dass du mich so herzlich liebst.« »So sei mir dankbar«, erwiderte die Fee. »Ich verlange von dir nur das eine, dass du mir gehorchest und stets befolgest, was ich dir sage.« »Von Herzen gern.« »Morgen«, sagte die Fee, »wirst du das erste Mal zur Schule gehen.« Bengeles Freude ließ schon ein bisschen nach. »Später kannst du nach eigener Wahl ein Handwerk lernen.« Bengele ward nachdenklich und murmelte etwas in sich hinein. »Was gibt es darüber zu brummen?« fragte die Fee in ernstem Tone. »Ich habe gesagt, dass«, stotterte Bengele, »dass ich jetzt doch zu alt bin für die Schule.« »Nein, mein Sohn, zum Lernen ist man nie zu alt.« »Aber ich will auch kein Handwerk lernen.« »Warum?« »Weil man beim Arbeiten müde wird.« »Liebes Kind«, mahnte die weise Fee, »wer so denkt, der endigt gewöhnlich im Krankenhaus oder im Zuchthaus. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Der Mensch muss arbeiten auf dieser Welt, ob er arm sei oder reich. Das Faulenzen ist eine Schande, ist eine schlimme Krankheit, wenn man sie in der Jugend nicht heilt, so geht man mit ihr durchs ganze Leben.« Bengele glaubte den Worten seiner guten Mutter und sagte, »Ja, ich will lernen, ich will arbeiten, ich will alles tun, was du von mir verlangst. Und überhaupt, dieses Hampelleben gebe ich auf. Ich will unbedingt dein Knabe werden. Du hilfst mir, Mütterlein, gell? Du hast es mir versprochen.« »Jawohl, mein Kind, von dir allein hängt es nun ab, dass ich mein Versprechen erfülle.« 26. Stück. Bengele in der Schule. Am andern Morgen ging Bengele zur Schule. War das ein Spektakel für die Schlingel in der Klasse, als sie einen Hampelmann unter sich sahen? Das Lachen wollte nicht mehr aufhören. Jeder hätte ihm gern einen Streich gespielt. Einer riss ihm die Mütze aus der Hand, ein anderer zog ihn hinten am Kittel. Ein dritter wollte ihm mit Tinte ein Schnurrbart unter die Nase malen und ein vierter war frech genug, ihm eine Schnur an Hände und Füße zu binden, um ihn wie einen Hampelmann zappeln zu lassen. Eine Zeit lang tat Bengele harmlos und ließ sich alles gefallen, dann aber ging ihm die Geduld aus. Er wandte sich mit zornigem Blick gegen die Haupthelden und sagte, »Nehmt euch in Acht, ich komme nicht in die Schule, damit ihr mit mir Trödel treibt. Ich bin anständig gegen euch, seid es auch gegen mich.« »Bravo, Hänsele, du redest ja wie ein Buch«, schrie einer der Schlingel. Alle anderen setzten mit ein, klatschten und johlten. Der frechste von ihnen streckte sogar eine Hand aus, um Bengele an der Nase zu packen, aber der Hampelmann gab ihm unter der Bank einen kräftigen Tritt auf die Schienbeine. »Autsch, hat der harte Stiefel«, schrie der Getroffene und rieb sich die schmerzende Stelle. »Und was für hölzerne Ellbogen«, heulte ein anderer, der sich durch seine Ungezogenheit einen Rippenstoß geholt hatte. Die beiden Kraftleistungen verschafften dem Hampelmann bald Respekt bei den Kameraden, und nach einiger Zeit mochten sie ihn ganz gut leiden. Auch der Herr Lehrer war mit ihm zufrieden, denn der Hampelmann war gescheit, fleißig und aufmerksam. Er kam nie zu spät in die Schule und hielt sich treu an die Ordnung. Nur den einen Fehler hatte Bengele, dass er mit zu viel Kameraden verkehrte. Unter diesen waren ein paar bekannte Taugenichtse, die nie lernen wollten und alle möglichen Dummheiten im Kopf hatten. Der Herr Lehrer bemerkte es wohl, auch die gute Fee warnte fortwährend und sagte, »Sei vorsichtig, Bengele. Deine bösen Kameraden bringen es zu Wege, dass sie dir die Freude am Lernen nehmen und dich zu dummen Streichen verführen. Nicht daran zu denken«, entgegnete Bengele selbstbewusst. Er legte seinen Zeigefinger an die Stirn und sagte, »Da kämen sie an den Rechten. Ich bin viel zu gescheit.« Eines Tages traf es sich, dass er zur Schule ging und unterwegs einigen seiner gewöhnlichen Kameraden begegnete. Wichtigtuend rannten sie ihm entgegen und fragten, »Hast du das Neueste schon gehört?« »Was denn?« »Dass in unserem Meer ein Fisch sich zeigt, so groß wie ein Berg?« »Was du nicht sagst, das ist sicher der große Hai, der meinen armen Vater verschlungen hat.« »Hinaus ans Meer, wir müssen ihn sehen. Gehst du mit?« »Nein, ich gehe zur Schule.« »Was, Schule?« »Morgen gehen wir wieder in die Schule. Einen Tag Schule, mehr oder weniger, darauf kommt es gar nicht an.« »Was wird der Herr Lehrer sagen?« »Lass ihn sagen, was er will. Ob er einmal mehr brummt oder nicht, das ist egal.« »Und meine Mutter?« »Die Mütter verstehen von solchen Dingen überhaupt nichts«, sagten die Schlingel. Bengele war noch nicht besiegt und sagte, »Wisst ihr was? Ich muss unbedingt den großen Hai sehen, dafür habe ich meine besonderen Gründe. Aber jetzt gehe ich in die Schule.« »Dummer Kerl«, sagte da einer, »meinst du, der große Hai warte gerade, bis es dir passt, ihn anzugucken? Der wird bald genug in unseren Wassern haben und sich woanders hin verziehen. Dann hast du ihn gesehen.« Jetzt lenkte Bengele ein. »Wie lange braucht man von hier ans Meer? Wir rennen und sind in einer Stunde schon zurück.« »Also zu, vorwärts. Wer kann am besten springen?« schrie Bengele, und gleich ging der Wettlauf los. Die Schlingel rannten mitten durch die bestellten Felder. Bengele war stets voran, denn keiner konnte laufen wie er. Von Zeit zu Zeit drehte sich der Hampelmann um und lachte die Kameraden aus, dass sie so weit zurückblieben, prusteten und keuchten, und ihm ging das Rennen so leicht. Hatte er ahnen können, wie schlimm die Sache ausging. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von crowwings.com.